Es ist 12 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Marc Weiß. Schönen guten Tag. Österreich geht ab Montag in den kompletten Lockdown. Bundesrat stimmt neuen Corona-Maßnahmen zu und das Wetter oft trüb bis 12 Grad. Österreich geht wegen Corona ab Montag wieder in einen kompletten Lockdown. Außerdem wird im Februar in Österreich eine Impfpflicht eingeführt. Das kündigte Bundeskanzler Schallenberg an. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz in Österreich bei 1000. Infos dazu aus Wien von Matthias Röder. Österreich zieht die Notbremse. Ein höchstens 20-tägiger Lockdown soll das Land aus der aktuell schlimmen Corona-Situation führen. Ab Mitte Dezember werde die Maßnahme definitiv wieder enden, allerdings nur für die Geimpften und die Genesenen, heißt es. Für die Ungeimpften bleiben die Beschränkungen nicht nur bestehen, sie müssen sich vielmehr auf eine Impfpflicht einstellen. Ab Februar 2022 soll die Impfpflicht kommen, damit es keine weitere Corona-Welle gibt. Nur geimpft oder genesen zu sein reicht nicht mehr, um die Corona-Welle in Deutschland unter Kontrolle zu bekommen. Daran sind sich Gesundheitsminister Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler einig. Beide haben die Bürger deshalb vorhin noch einmal eindringlich aufgefordert, ihre Kontakte weiter zu reduzieren. Wenn das nicht möglich ist, dann sollte auf jeden Fall vor einem Treffen ein Corona-Test gemacht werden, auch von Geimpften und auch bei Kontakten im familiären Bereich. RKI-Chef Wieler sagte, ganz Deutschland sei ein einziger großer Ausbruch. In vielen Regionen seien die Kliniken und Intensivstationen am Anschlag. Wieler rief dazu auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben, Großveranstaltungen abzusagen und Hotspots wie zum Beispiel schlecht belüftete Bars oder Clubs zu schließen. Nach dem Bundestag hat vorhin auch der Bundesrat die umstrittenen Corona-Neuregelungen beschlossen. Die Bundesländer stimmten für das Gesetz von SPD, Grünen und FDP. Darin geht es unter anderem um 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen. Außerdem ist das Gesetz eine Art Maßnahmenkatalog, der vorschreibt, welche Auflagen erlaubt sind und welche nicht. Infos dazu von Manja Borchert. Die Union hatte erst mit einer Blockade des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat gedroht, weil es ihr nicht ausreicht. Am Ende gaben sich die unionsregierten Länder aber damit zufrieden, dass das Gesetz schon in 3 Wochen auf den Prüfstand kommt. Außerdem haben die Länder zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Zum Beispiel soll es je nach Belastung der Krankenhäuser einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Intensivmediziner fürchten, dass das alles nicht ausreicht. In einigen Regionen sei man schon jetzt am Limit. Im sogenannten Paketbomberprozess hat das Landgericht Heidelberg den angeklagten Rentner Klaus S. freigesprochen. Außerdem bekommt der 66-Jährige eine Entschädigung. Ihm war vorgeworfen worden, im Februar 3 selbstgebaute Sprengsätze an Lebensmittelfirmen verschickt zu haben. Im Prozess kamen aber Zweifel auf, so war ein Sachverständiger nach der Auswertung von Überwachungsvideos zu dem Schluss gekommen, dass der darauf zu sehende vermummte Täter mit großer Sicherheit nicht der Angeklagte sei. Die Kammer war am Ende nicht von seiner Unschuld überzeugt, entschied aber nach der Regel im Zweifel für den Angeklagten. Und das waren die Nachrichten mit Marc Weiß. Das Wetter. Thomas Becker aus der Wetterredaktion mit den Aussichten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, und es bleibt meistens grau heute Nachmittag. Die Sonne kommt nur selten raus. Dazu gibt es vereinzelt leichten Nieselregen und es ist mild mit 7 bis 12 Grad. Morgen ist die Temperatur ähnlich. Die Sonnenchancen werden leicht größer. Aber insgesamt gibt es immer noch viele Wolken mit leichtem Regen am Wochenende. NRW Verkehr. Unfassbar viel los. Das sind die Staus ab 16 Minuten Zeitverlust. A1 Köln-Dortmund zwischen Hagen-West und Westhofener Kreuz. 5 Kilometer, 22 Minuten mehr. A3 Frankfurt-Köln zwischen Siebengebirge und Lohma, 6 Kilometer, 20 Minuten dazu. A4 Köln-Aachen zwischen Köln-Poll und Köln-Eiffeltor, 5 Kilometer, 16 Minuten. A40 Dortmund-Essen zwischen Dortmund-Klei und Kreuz-Bochum, 4 Kilometer, 18 Minuten. Und A555 Bonn-Köln zwischen Wesselingen und Kreuz-Köln-Süd, 5 Kilometer und das dauert 23 Minuten länger. Radio Neandertal am Mittag. So, heute ist das neue Album von Adele rausgekommen. Ich habe ein bisschen reingehört schon und nachdem ich es gehört habe, muss ich erstmal eine Folge Simpsons gucken, einfach damit ich aufhöre zu weinen. Es ist so traurig so. Aber schön traurig. Wir hören da gleich mal rein. Vorher noch gute Laune, indem man viel Geld gewinnt. Wenn die garantierten 15.000 Euro im Geldregen auf euch regnen und ihr sie dann auf eurem Konto seht, sagt ihr natürlich auch... Hello. It's me. Man muss sich annähern langsam. Ne? Deswegen jetzt anrufen und bewerben. 01379 36 5000, kostet 50 Cent pro Anruf, mobil deutlich mehr. Und alle ab 18 dürfen mitmachen. Ich bin Kevin Zimmer. Schönen Freitag und viel Glück. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws.

11:55. Kevin Zimmer hier, schönen Freitag. Konnte es ja kaum abwarten. Ich habe ja in der Nacht quasi schon reingehört. Da wurde es veröffentlicht. Und man kann sagen, es ist das Album des Jahres. Ed Sheeran weint im Hintergrund leise. Adele hat heute ihr neues Album 30 rausgebracht. Also es ist endlich da. Steffi Otting aus unserer Musikredaktion. Es ist aber, man muss sagen, also ich war ein bisschen angeschlagen, nachdem ich es gehört habe. Es ist schon schwere Kost, oder? Ja, schon. Adele hat eine schwere Zeit erlebt, hat die Scheidung hinter sich. Klar, da können wir jetzt auch keine Party-Hits erwarten. Nein, klar. Ehrlich, tiefgründig und sehr berührend. Das beschreibt für mich 30 so am besten. In einem Song zum Beispiel, My Little Love, da hat sie Aufnahmen von sich drin und auch ihrem Sohn. Und da lässt Adele uns wahnsinnig nah an sich ran. I feel like today is the first day since I left him not feel lonely. Ja, sie sagt, sie fühlt sich, als wäre heute der erste Tag, an dem sie lebt und sich allein fühlt. Ja, das mit dieser tränenunterdrückten Stimme zerreißt einem schon so ein bisschen das Herz. Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal Gänsehaut bekommen. Das ist ganz schön harter Tobak, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Album besteht auch schon vorwiegend aus eher ruhigeren, balladigeren Stücken. Aber sie wagt sich soundtechnisch auch an Neues ran. Das ist überraschend, aber es steht hier, muss ich sagen. Ich glaube, da sind so Songs drauf, die musst du einfach auch mal öfter hören. Ne? Gerade dieses Jessica am Ende da so. Ne? Mhm, steht hier echt gut, ja. Ihr erstes Feature in Anführungsstrichen. Da hat sie nämlich Parts eines amerikanischen Jazzpianisten mit eingearbeitet. Ja, und auch diese urbanere, R&B-lastige Geschichten, die stechen schon aus dem Album so ein bisschen raus. Ich fasse zusammen, Adele ist back und wahrscheinlich muss jeder für sich so seinen Song rauspacken. Und man, es ist ein Album, das muss man einfach öfter hören. Ich sag's euch. Wir hören mal rein ins Album nochmal. Can I Get It? Aus ihrem neuen Album 30. Steffi Otting, vielen Dank. Sehr gerne. Radio Neandertal. Paved me a path to follow and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. Get it right now. Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Just come and get it. Aus dem neuen Album von Adele, gerade eben gehört, Can I Get It? Hier bei uns. Schönen Freitag, Kevin Zimmer hier. Draußen. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Neandertal. Große Pläne im Kinderzimmer und ein Poster von Kurt Cobain. Ich weiß heute noch genau, wie ich da saß. Unsere Neonleuchten flimmern, Fernweh auf der Fotowand. Dass ich irgendwann hier weg muss, war mir klar. Fühlt sich leichter an zu bleiben. Doch es wäre besser, jetzt zu gehen. Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Wird alles einmal tauschen, alles, was ich hab. Zweite große Liebe und im Ikea-Kerzenschein hab ich gedacht, dass das mit ihr für immer bleibt. Unser Bett war nur 1,40, es wurde irgendwann zu klein und mit der Zeit wurde aus für immer ein Vielleicht. Es fühlt sich leichter an zu bleiben, doch es wäre besser jetzt zu gehen. Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Wird alles einmal tauschen, alles was ich hab. Denn irgendwo da draußen, da liegst du jetzt gerade wach. Sag, liegst du jetzt gerade wach? Liegst du jetzt gerade wach?

Es ist 12:30. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Anna Tefernt. Guten Tag. Nur geimpft oder genesen zu sein reicht nicht mehr, um die Corona-Welle in Deutschland unter Kontrolle zu bringen. Darin sind sich Gesundheitsminister Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts wieder einig. Beide haben die Bürger heute Vormittag eindringlich aufgefordert, ihre Kontakte weiter zu reduzieren und wenn immer möglich einen Corona-Test zu machen. Österreich geht ab Montag in einen kompletten Lockdown und ab Februar gilt dort eine Corona-Impfpflicht. Kanzler Schallenberg sagte, man wolle keine sechste und siebte Welle. Von alleine werde das Virus nicht weggehen. Die Inzidenz und die Zahl der akuten Corona-Fälle im Kreis Mettmann gehen weiter hoch. Die Inzidenz liegt heute bei 210. Der Kreis meldet 1643 akute Fälle. Die meisten gibt es mit 349 in Ratingen. Kreisweit gibt es 154 Neuinfektionen. 49 Menschen werden in einem der Krankenhäuser im Kreis Mettmann wegen Corona behandelt. 7 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 3 werden invasiv beatmet. Das geht aus den Daten des Intensivregisters hervor. Die Zahlen im Einzelnen findet ihr immer in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Der große Hildner Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende ist abgesagt. Das hat das Hildner Stadtmarketing heute Vormittag mitgeteilt. Angesichts der Corona-Entwicklung halte man eine Durchführung für verantwortungslos. Felix Heldmann berichtet. Der Hildener Weihnachtsmarkt sei kein normaler Weihnachtsmarkt, sondern eine Großveranstaltung, bei der die gesamte Stadt auf den Beinen ist und wo sich alle treffen, sagt das Hildener Stadtmarketing. In Zeiten der Pandemie könne und wolle man das nicht verantworten. Aber das Winterdorf auf dem Markt öffnet wie geplant am Montag. Weil es klein und die Besucherzahl überschaubar sei, schätzen Stadt und Stadtmarketing die Situation hier als unkritisch ein. Die Stadt Velbert bietet in diesem Jahr zur Vorweihnachtszeit einen Stadtgutschein an. Der Velbert-Gutschein ist ab dem 1. Dezember erhältlich. Laut Stadt kann er als Geschenk oder als Dankeschön an Freunde, Verwandte oder Kollegen verschenkt werden, die ihn dann in einem der teilnehmenden Geschäfte und Gastrobetriebe einlösen können. Ziel ist, die Kaufkraft in Velbert zu binden und die Menschen zum Einkauf vor Ort zu bewegen. Das machen die Nachrichten mit Anna Tefer. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Es ist grau und nass bei Werten bis 12 Grad. Aktuell messen wir 8 in der Wülfrather Innenstadt, 9 sind es am Hildener Rathaus. Morgen und am Sonntag ändert sich nichts. Es bleibt bewölkt und nass bei Werten bis 12 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update der 3 Köln-Oberhausen. Zwischen Leverkusen-Opladen und Reik-Langenfeld gibt es 3 Kilometer stockenden Verkehr. Allen unterwegs eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Kommt gut an. Only 24 hours in a day, 24 hours can escape. In my head, living there, it could be a real dark place. I got this gray cloud over my head, breaking down here in my bed. And I'm running round, round, and round, just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'm in beautiful. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Who's gonna pick me up? To everybody who built up, only got so much energy, energy left in me, and I'm running round, round, round, just go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Star und seine Lieblingshits. Das heißt bei uns Radio Neandertal. Heimspiel. Musik von hier. Unser Podcast mit Annick Manoukian aus der Musikredaktion. Und in der aktuellen Folge ist Alle Farben zu Gast. Boah, lass uns unbedingt einmal über Lahos reden. Mein Liebling.

Richtung Ende des Monats unterwegs. Da wird's wieder knapp auf dem Konto, oder? Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. So, jetzt wieder im Dienst für euer Konto unterwegs, der Kollege Thomas Wagner. Ja, ich bin jetzt hier quasi sowas wie der Finanzierungshelfer von Tanja. Schönen guten Tag, Tanja. Ja, hallo. Ich störe gerade, in Anführungsstrichen, bei der Bastelstunde, weil du bastelst gerade mit deinen Freundinnen Adventskränze, ne? Ja, genau. Wir machen das jedes Jahr. Das ist aber schön. Da freut sich die Familie, die Verwandten, die Bekannten oder wo gehen die Adventskränze dann hin? Ja, wir machen das für uns selber und dann auch für Familie halt, ne? Und da sich das ja dann auch rumgesprochen hat, heißt das dann immer so, ah, Tanja, wenn ihr Kränze bindet, magst du mir einen mitbinden? Ja, und so ist man dann meistens so, muss man produzieren. Ja, nicht schlecht. Werden die verschenkt oder verkauft? Also ist es schon so professionell, dass du die auch verkaufst? Nein, nein. Nein, das nicht. Also die werden verschenkt, ne? Und weil wir sind Laien. Also das, keiner von uns hat das großartig gelernt, ne? Dann wird dann halt immer, das soll halt nur so halbwegs gut aussehen, ne? Ja, ich. Aber es ist selbst gemacht. Eben, ganz genau. Das ist ja, ja. Totschlagargument immer, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen doch nicht so schön aussieht, oder? Da kann man immer genau sagen, steckt. Da kommt halt eine Kugel drauf. Steckt viel da, wo Liebe sieht so drin. Schön aus, ja. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, sehr gut. Dann will ich dich davon gar nicht lange aufhalten, aber ich will dich natürlich sehr, sehr gerne in den Geldregen noch stellen. Dafür telefonieren wir ja hier gerade, ne? Okay. 1.000 Euro. Weiter. 2.500 Euro. Weiter. 5.250 Euro. Weiter. 8.500 Euro. Weiter. 12.000 Euro. Weiter. 15.000 Euro. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Okay, stopp haben wir verstanden. Okay. Tanja, ich glaube, aus eurem Adventskranz basteln kann jetzt eine Jubelparty werden. Ich mach den Glühwein jetzt halt. Ja, und schrei mal richtig los. Du hast 15.000 Euro jetzt gewonnen. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. 15.000 Euro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also jetzt kann ja die Party bei euch steigen. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Tanja und ihre Mädels freuen sich also über 15.000 Euro. Und wir machen weiter mit der gleichen Summe. 15.000 Euro sind wieder drin in einer der nächsten drei Spielrunden. Versucht euch jetzt zu bewerben. 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind. And I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. And catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go Neandertal. Sah, dass bald schon der Advent da war, so eilte er zu holen hinaus ein Geschenk für die Freundin zu Haus. Der Rubbel-Adventskalender ist wieder da. Vorfreude für jeden Tag, ganz wunderbar. 24 Chancen, das ist famos und das ab 50 Cent je los. Also auf die Rubbellose, fertig, Spaß! Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Europa kickt hier. Alle Topspiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Live auf RTL Plus. Am Donnerstag mit Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow. Ab 17.30 Uhr live. Für nur 4,99 Euro im Monat. Europapokal auf RTL Plus. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Tomi, Les Sauces Hollandaise. Verschiedene Sorten, die 250 Milliliter Packung nur 69 Cent. Und Hokkaido-Kürbis, je Kilo nur 77 Cent. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Wie, Opa, das stinkt. Stimmt, Rauchen stinkt, ist total ungesund und Opa verbrennt richtig Geld. 50 Tage rauchfrei sein ermöglicht einen Kurzfamilientrip für alle. Und dazu gibt's was Unbezahlbares on top. Danke, Opi. Voll cool, du hast es drauf. Eine extra Portion Frischluft. Für uns. Mit den kostenlosen Angeboten auf nutzedeinechance.de. Sag mal, Sophie, worauf freust du dich an Weihnachten eigentlich am meisten? Die Geschenke, das Essen, den Weihnachtspulli, den Tannenbaum oder... Auf Oma und Opa! Die schönsten Dinge an Weihnachten sind umsonst. Deshalb schenken wir euch die ersten 6 Monate den Tarifpreis für Internet, Mobilfunk und TV. Jetzt auf Vodafone.de und in allen Vodafone-Shops. Together we can. Durch die Waschanlage mit Fenster unten. Statt Bremse nur das Gas gefunden. Das Parkhaus zu eng, der Spiegel macht Peng. Doch du bleibst die Ruh. Denn deine LVM-Vertrauensleute hören dir zu. Manche Dinge bereut man später, aber eine Kfz-Versicherung der LVM wahrscheinlich nie. Ihre LVM-Vertrauensleute kümmern sich darum. Mit unserem leistungsstarken Kfz-Tarif zum langfristig günstigen Preis. Kick macht dein Leben schöner. Mit Mode, Haushalt, Deko und mehr. Außerdem sportliche Herren-T-Shirts im Zweierpack für je nur 5,99 Euro. Oder Spielzeugautos der Marke Hot Wheels im Fünferpack für je nur 7,99 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Kick, der Preis spricht für sich. Also Kinder, früher war doch nicht alles besser. Geschenke geordert, Story gepostet, Wäsche gewaschen. Und das alles in 15 Minuten. Vorfreue dich auf Weihnachten mit Otto und der Hanseatic-Waschmaschine inklusive Schnellwaschgang. 2 Kilo in 15 Minuten und mit Energieeffizienzklasse B, Skala A bis G. Nur 299 Euro, jetzt in der Otto-App. Grüne Oasen, kulinarische Genüsse, Kultur und vor allem viel Erholung. Lassen Sie sich von Litauens gemütlichen Städten verwöhnen. Planen Sie Ihren Kurzurlaub mit Lithuania.travel. So beefig, saftig, doppelt cheesig, lecker. Der Hamburger Royal Käse. Jetzt im Jubiläumsangebot für nur 2,49. Nur bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Jetzt lieber öfter einkaufen und jedes Mal mehr Punkte mitnehmen. 5, 7, 10, 15-fach. Mit den neuen Rewe Payback-Coupons. Einfach den 5er Startcoupon in deiner Rewe oder Payback-App aktivieren, einkaufen und sammeln. Rewe, dein Markt. Jetzt hast du die Wahl. Mit den Samsung Super Deals. Hol dir einen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar und sichere dir bis zu 1.000 Euro Cashback. Oder eine Gratiszugabe wie zum Beispiel das Galaxy S21 Ultra 5G. Nur bis zum 21. November. Alle Aktionsmodelle unter samsung.de/superdeals. Super Bild, super Sound, super Deal. Psst, ich bin's, dein schlechtes Gewissen. Ich wollte dich nur mal erinnern, dass alle deine Nachbarn auf dein WLAN zugreifen können. Und dein einziges Online-Passwort ist für jeden Hacker echt eine Beleidigung. 1, 2, 3, 4, also ehrlich. Und übrigens, die halbe Republik kann online deine Bankdaten einsehen. Also geh bitte auf einfachabsichern.de und informier dich, wie du sicher im Netz unterwegs bist, ja? Ich melde mich dann wieder. Schützen Sie sich online. Wir helfen Ihnen dabei auf einfachabsichern.de. BSI, Ihr Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Einer für alles, alles für günstig. Das ist Netto. Mit den Samstagskrachern. Schokocrossis oder Chocolate Chips. In verschiedenen Sorten. Die 115 bis 150 Gramm Packung. Für 2 Euro? Nee, für nur 1,11 Euro. Dann geh doch zu Netto. Entdecken Sie den Renault Zoe E-Tech mit bis zu 395 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Bei schnellerer Ladezeit und mehr Konnektivität als je zuvor. Den Renault Zoe E-Tech gibt es jetzt ab 79 Euro monatlich inklusive 10.000 Euro Elektrobonus. Und nur für ADAC-Mitglieder mit exklusivem Finanzierungsvorteil. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Die Jahrespakete von Aldi Talk. Alles drin für ein Jahr für Neu- und Bestandskunden. 12, 50 oder 100 GB Highspeed-Internet inklusive LTE und AllNet-Flat für 365 Tage Laufzeit. Zum Original-Aldi-Preis ab 59,99. Nur bis zum 31.12. Oder im Megabundle mit Samsung-Smartphone und Jahrespaket. Schon ab 149 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Übrigens, Aldi Talk ist der beliebteste Mobilfunkanbieter 2021. Laut dem Deutschen Institut für Servicequalität. Alle Infos zum Test unter disk.de. Gleich geht's weiter mit den Hits im besten Mix. Bis zu 70% extra Rabatt beim Pre-Black Friday Sale von About You. Sichere dir schon jetzt Black Friday Preise. Heute mit Rabatten auf Jacken, Schuhe und mehr. Nur auf aboutyou.de. Hallo, hier ist Jürgen Bangert, jetzt im landesweiten Geldregenstudio. Und wir haben natürlich nochmal die dicke Kohle für euch heute mit der Anti-Blitz-Garantie. 15.000 Euro in dieser oder in einer der beiden nächsten Runden. Das verspreche ich euch. Und 01379 36 5000 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage. Und jetzt zurück zu den Hits. It always is.